Haben Sie Hitler gesehen? Diese scheinbar einfache Frage hat der Schriftsteller Walter Kempowski über Jahre immer wieder gestellt und die Stimmen von Zeitzeugen aufgezeichnet. 1973 entstand daraus ein Hörspiel, in dem er die unterschiedlichen Äußerungen aufeinandertreffen ließ. Das Spektrum reicht von unverhohlener Bewunderung bis zu den Versuchen, sich selbst und anderen das Desinteresse an Hitlers Person und Politik zu beweisen. Ein erstaunliches Hörspieldokument. Bis heute. Die obrigkeitsstaatliche Tradition und der Anschein der Rechtsstaatlichkeit machen es den Bürgern schwer, das faschistische Regime als Unrechtsstaat zu verstehen. Staat, Nation und starker Mann werden in eins gesetzt. Haben Sie Hitler gesehen? Von Walter Kempowski. Nein, ich habe Hitler nicht gesehen. Aber es tut mir leid, ich hätte ihn gern gesehen. Es hat doch was für sich, berühmte Leute zu sehen. Als normaler Mensch hat man den Eindruck, dass man nichts ausrichtet, und dann einen zu sehen, der die Möglichkeit hat, ja, in die Geschicke der Menschen einzugreifen. So wie zum Beispiel das Mittelmeer zu sehen, auf dem Odysseus gefahren ist. Etwas gesehen zu haben, was wichtig ist, das bringt einen zum Nachdenken. Einen Einstieg zu bekommen für das Nachdenken, das meine ich. Nein, ich habe Hitler nicht gesehen. Ich war immer an der Front. Ich habe mal gewartet, dann war es mal zu lang. Der hat ja bald Geburtstag, am 20. April. Komisch, dass man das nicht vergisst. Jedes Mal, wenn ich eine Rechnung ausschreibe, denke ich dran. Dann ist einer, so ein Brauner, zu mir gekommen und hat gesagt, Sie haben hier nichts zu suchen, Sie gehen weg. Da habe ich ihn nicht gesehen. Hitler? Aber ich lebe trotzdem. Nee, der war nicht in Ostpreisen. Hitler? Da war ja kaum leider Koch. Aber Frauen lieben einen anderen. Ja, Hitler zu sehen, die Ehre habe ich gehabt. Wir guckten uns München an. Im Haus der deutschen Kunst, da ging so ein Raunen durch die Menge, der Führer. Hitler trank draußen Kaffee. Wir sind dann auch rausgegangen, da stand er gerade auf, wurde eskortiert von schwarzer SS. Alle erstarrten, keiner sagte was. Und erst als er zu seinem Auto ging, wollte alles heil. Ich war damals enttäuscht. Man dachte an einen braun gebrannten sportlichen Menschen und er hatte eine rosige Gesichtsfarbe. Es blieb der Eindruck, dass man gar keine Führergestalt vor sich hatte, nicht mal braun gebrannt. Fast frauliche Gesichtszüge. Rosig im Gesicht, wie ein Marzipanschweinchen. Die Mütze sehr tief ins Gesicht gezogen, seine Augen nicht zu sehen. Wie ein kleiner verkaterter Anstreicher. Er lehnte am Wittelsbacher Brunnen und sprach mit 20, 25 Studenten und wirkte unwahrscheinlich provinziell. Und mein Vater sagte, der Bursche ist ganz uninteressant. Das war 27, 28. Die große Majorität der Deutschen erlebt heute die Periode der nationalsozialistischen Herrschaft retrospektiv wie die Dazwischenkunft einer Infektionskrankheit in Kinderjahren. Es war herrlich, ein Volk der Auserwählten zu sein. Der wusste alles, der wollte alles, der hat seine Sachen fast alle geschafft. Meine Mutter hat gesagt, der hätte ein Buch geschrieben, Mein Krieg. Oder Mein Kampf, und so wie das da drin geschrieben wird, wird auch nachher alles passieren. Es muss irgendetwas an ihm gewesen sein. Mein Vater sagte, er habe sowas Durchbohrendes in seinem Blick gehabt, so als ob er durch einen hindurchsehe. Man sei wie gebannt gewesen. Und meine Mutter hat mir erzählt, dass seine Freundin mal in Berchtesgaden spazieren gegangen ist und sie wusste nicht, dass Hitler da gewesen ist und ging also da spazieren und kam so um eine Buschgruppe rum. Und da kam ihr Hitler in Begleitung von einigen anderen Leuten entgegen und sie grüßte dann. Und Hitler nickte ihr zu. Und diese Freundin sagte ihr nachher also, sie hätte die blauen Augen. Sie wäre also, irgendwie wäre sie fasziniert gewesen. Der Eindruck, den der Mann gemacht hat, muss doch sehr, sehr stark gewesen sein. Der Hauptbahnhof wurde eingeweiht in den Führerkram. Die ganze Sache war stimmungsmäßig schon ein bisschen angeheizt. Wir standen oben im Rechtsanwaltbüro am Fenster. Und weil ich klar war, durfte ich ganz vorne stehen. Und da gab es da unten eine Riesenbewegung und alles ging um dem Gekröle. Und ein Auto sah man, dass dazwischen davon fuhr, da war der Hitler drin. Und hinterher, war das Gespräch ganz interessant. Ich sehe noch meinen Onkel und er hat gesagt, jetzt hast du den Führer gesehen. Und in der Schule habe ich geschwindelt und alles Mögliche dazu ausgedacht, weil ein das sozial erhöht hat. Das war eine Art Weihe, die man da erhalten hat. Ein guter Bekannter, ein Chirurg, der nun wirklich von seiner Intelligenz her es hätte wissen müssen. Ich höre noch, wie er sagt, Hitler kann doch nicht heiraten, der ist doch für uns alle da. Weitaus die Mehrheit der Deutschen, von Auftreten und Zielen des Führers begeistert, idealisierte ihn als neue Autorität. Oder mein Vetter, ein krasser Hitler-Gegner. Und dann ist der Hitler-Fanatiker geworden, weil über dem Stadion, wo er sprach, die Sonne plötzlich so durch die Wolken gebrochen ist. Wie so eine Erleuchtung. Da sagten wir Mädels, also entweder ist Hitler der Teufel selbst oder ein Supermensch. Im Zelt hat er so eine Wahlrede gehalten. Ich hab ganz nah bei ihm gesessen. Was er für einen Eindruck gemacht hat. Immer an Verrückten, mit seiner Frisur und seinem Bärtle. Bei uns in der Nähe ist ein Bastard, der hat gerade so ausgeschaut. Da haben die Leute immer gesagt, er soll sich doch bloß die Haare abschneiden, weil er so eine Ähnlichkeit gehabt hat. Er kommt vom Schiff, steigt in den Zug, lässt ein Fenster runter und grüßt. Alles ist totenstill, bis einer so einen hysterischen Schrei loslässt. Und da machten dann alle mit. Er stand da so, wie man das auf Fotografien sieht. Die waren vielleicht davon begeistert und haben ja viele mitgemacht beim Kämpfen. Die wollten das ja auch. Also vielleicht haben die ein Buch gelesen, davon begeistert, dass sie mit dem Hitler die ganze Welt erobern wollen und dann auch regieren. Von sich eingenommen, überheblich hat er gewirkt. Überheblich in jedem Fall. Schauspielerisch durch seine Uniform, schwarze Hosen, braunes Jackett und extra so eine Militärmütze auf, so eine Generalsmütze. Schauspielerisch, ich will nicht sagen clownhaft, nichts Gediegenes, ja nicht. Er war sich seiner Macht bewusst. Überheblich. Na, unsympathisch ist er mir erschienen. Ganz unsympathisch, widerwärtig. Ja, nicht so genießbar wie vielleicht der Hering. Ich muss sagen, furchtbar. Mein Eindruck war furchtbar. Das war in dem Teil, wo die preußischen Könige immer übernachtet haben. Er kam auf den Balkon und wir haben geschrien, nach Hause gehen wir nicht, bis das der Führer spricht. Und dann kam er runter und stieg ins Auto. Und da stürmten alle vor ihm hin zu sehen und die BDM-Mädchen warfen Blumen. Und als wir da ranstürzten, beugte er sich runter und schrie, weg, weg, mit wutverzerrtem Gesicht. Er hatte wohl Angst, denke ich mir. Als wir heim ins Reich kamen, haben wir uns aufgestellt. Da haben wir ihn von ganz nahe gesehen. Der Eindruck war finster. Die Mütze saß ihm über den Augen. Er hatte Angst, schien mir, vor unserem Enthusiasmus. Wir brüllten uns die Kehlen heiser. Die SS stieß uns für meine Begriffe ein bisschen zu brutal zurück. Wir hatten es ja gar nicht so böse gemeint. Die auf historische Genauigkeit dringende Auseinandersetzung mit diesem Abschnitt unserer Geschichte würde sehr rasch den Erweis dafür bringen, dass sich der Mord an Millionen schutzlos Verfolgter aus sehr vielen schuldhaften Entscheidungen und Handlungen Einzelner zusammensetzt und dass er keineswegs auf Vorgesetzte, schließlich auf den Führer selbst verschoben werden kann. Mir kann das ja gar nicht erspart geblieben sein, Hitler zu sehen. Hitler, ist das denn heute noch interessant? Ich war doch im Führerhauptquartier, den ganzen Tag. Ich war doch Halsträger, wissen Sie das nicht? Eupen Malmedy, 1940. Welchen Eindruck ich von ihm hatte? Na, fein, väterlich. Hier saß er neben mir auf dem Sofa und wir waren mehrere. Natürlich, stramme Haltung. Aber er, kommen Sie, setzen Sie sich, hier sind wir eine Familie. Und nun sagen Sie mal alles, was Sie so denken. Und da konnte man wirklich alles sagen. Tee gab's und Gebäck. Und hinterher wurden wir dann nach Berlin geflogen. Urlaub. Vorher natürlich befördert. Ich hab mal im Kino gesehen. Nein, dem konnte man alles sagen. Ein kleines Mädchen ihm da Blumen überreicht. Und dann saß ich da und weinte und weinte. Und dann in Berlin, ganz anders. Er stand im Wagen, verneigte sich und grüßte. Und 1934 auf der Kriegsschule in Dresden. Wie eine Statue, möchte ich beitragen. Eines Tages wurden sämtliche Wachen mit Offizieren besetzt, an Maschinengewehren. Der Führer kommt. Das war ein Tag vor der Röhm-Affäre und er wollte sich unserer wohl versichern. Und dann hielt er eine Rede, gelassen und ruhig, sagte, was eine Armee sein soll. Und dann fing er an zu schreien. Ich werde euch brauchen in kürzester Zeit. Und wir hätten alle sofort unsere Flinte genommen. So groß war die Bereitschaft. Mir ist es heute noch rätselhaft, wie ein Mann einen so mitreißen konnte. Wir hatten den Eindruck, der guckt jeden an. Der streng disziplinierte Leute brachen einen Heilrufer aus. Er stieg dann in sein Auto, offener, schwarzer Mercedes, wie wir ihn als Kinder zum Spielen hatten. Mein Nachbar, der hat so etwas abfällige Bemerkungen gemacht und da hat so eine kleine Auseinandersetzung gegeben. Ich weiß nicht, was das für Leute waren, Parteigenossen wahrscheinlich, aber das ging friedlich aus. In Berlin dann, in der Wilhelmstraße einmal, 1936, also Reichskanzlei beim Rausfahren. Eine Mischung von Jubel und ein Berliner kam vorbei. Was ist denn hier los? Wir warten auf den Führer. Ach so. Das war was ganz Normales für den. Er fuhr im Zug vorbei. Ich stand an der Schranke. Keine 10 Meter. Wir hatten uns ein Rohr gekauft. Und da hätten Sie ihm so gut ein Bild von ihm ins Fenster stellen können. In Öl gemalt und eingerahmt. Oder einfach eine Wachsfigur. Dann habe ich ihn in Polen gesehen. Ich zog in Spandau aus am 27. oder 28. August. Wir empfanden das als dramatischen Moment. Das sei ein Verteidigungskrieg, glaubten wir. Und nach dem gewonnenen Krieg zog Hitler dann über die Eroberungsstraßen und wir standen da. Und das war aber eine farblose Begegnung. Wir waren aufmarschiert und er im Kombi-PKW, rein militärisch. Später an der Ostfront, ziemlich von Weitem, aber da war man zu sehr mit was anderem beschäftigt. Am eindrucksvollsten ist und bleibt die Begegnung im Führerhauptquartier. Ich hätte nur die Hand auszustrecken brauchen, ich war so dicht. Und der Mann wirkte völlig entspannt und natürlich. Vielleicht ist er so schnell an die Macht gekommen, dass das Volk nichts mehr dagegen machen konnte und dass er dann unterdrückt worden von seinen Soldaten und die anderen. Die Menschenmassen fühlten sich hilflos und zur Verantwortung für die Lösung der gesellschaftlichen chaotischen Probleme im alten politischen Denkrahmen und System unfähig. Der Führer sollte und würde es für sie tun. Er kam durch den Mittelgang, alles schrie, aber mit dem Reden wartete er, bis es mucksmäuschenstill war. Und zuerst hat mich das Brimborium beeindruckt, wie die SS ihn abschirmte, bald wie bei den alten Römern, das war ja unheimlich. Mit wenigen Sätzen fing er ganz souverän die Bürger ein. Nachher ging er sich in hysterische Schreiereien, das hat mich aber dann nicht mehr getroffen. Ich habe mal an einer Wahl teilgenommen. Mein Stimmenbezirk war rein kommunistisch und da haben 75% für Hitler gewählt. Auf manchen Zetteln stand allerdings, ihr seid die größte Saubande, die man sich vorstellen kann. Da wurde dann von oben durchgegeben, dass damit die Gegenpartei gemeint ist. Ich meine, wenn man so eine Sache generalstabsmäßig vorbereitet, dann muss sie klappen. Und das haben diese Leute getan. Die haben nichts dem Zufall überlassen, aber auch gar nichts. 1935 war ein Sprengstoffunglück. Das war eine kolossale Geschichte. Ein Teil der Fabrik ist in die Luft gegangen, 100 Tote. Ja, da ist Hitler zur Trauerfeier erschien mit seiner Mütze im schwarzen Mercedes. Er fuhr vorbei und wir standen dort und jubelten. Das heißt, nein, wir jubelten nicht. Trauerfeier. Es hieß extra, nicht jubeln. Und dann hat er die Montage eines Flugzeugs besichtigt. Ich habe ihn im Labor gesehen. Diese faszinierende, hypnotische Art, die habe ich gar nicht gespürt an und für sich. Ja, vielleicht war ich noch zu jung. Zwei oder drei Leute hat er mit Handschlag begrüßt. Nachts in Hufen. Irgendwo gab es plötzlich Trompetensignale. Wie bei Majestät. Und da war gar kein Publikum da. Ich hab mich totgelacht. Es war gar kein Publikum mehr da und er fährt immer noch so mit ausgestrecktem Arm. Mir sind die Augen aufgefallen, die sehr lebhaft herumgingen, um die Stimmung zu eruieren. Es waren nicht viele Menschen da und er war schwer enttäuscht. Das Heilgebrüll war wohl nicht so laut, wie er erwartet hatte. Man merkte den erfahrenen Peter Ich bin der Meinung, wenn man die Filme von Charlie Chaplin früher gesehen hätte, hätte Hitler keine Chance gehabt. Psychologisches Interesse für die Motive, die uns zu Anhängern eines Führers werden ließen, der uns zur größten materiellen und moralischen Katastrophe unserer Geschichte führte, haben wir nur wenig entwickelt. Ich war vielleicht 15 oder 16. Das muss 1936 gewesen sein. Mein Vater war Lehrer, Studienrat in einem Gymnasium. Und durch die Straße, in der die Schule war, sollte also Hitler kommen. Und meine Eltern waren an sich sehr gegen Hitler. Schon deshalb, weil ich eine jüdische Großmutter hatte. Und weil mein Vater Demokrat war und immer so auf dem Aussterbeetat stand. Wir hatten immer Angst, er flöge wieder raus. Und trotzdem sagten sie, man muss ihn doch mal sehen. Und zwar deshalb, er sollte doch so etwas Faszinierendes haben. Und nun gingen wir also hin. Die ganze Familie. Ich hatte noch zwei Geschwister. Die Eltern blieben in der Schule am Fenster und wir Kinder gingen runter auf die Straße. Und in dem Moment, wo er nun kam, waren aber gar nicht so sehr viele Menschen, wie wir erwartet hatten, da. Und der Beifall oder Heilruf war so dünn, dass ich immer das Gefühl hatte, musst du jetzt eigentlich hier jetzt schreien? Aber das kannst du doch nicht. Wir sind ja nicht für Hitler. Ich war gerade am Tunnel bauen, am Westwall. Da fuhr er mit 30 Autos über unseren Kopf. Wir mussten Telefonkabel legen von Bunker zu Bunker. Ja. Uneinnehmbar war er, der Westwall. Und sah sehr ernst aus. Es wurde gesagt, Leipzig hätte ihn enttäuscht und behauptete das ja später in jede Stadt von sich. Jedenfalls, der Beifall war nicht groß. Vielleicht fand ich es doch ein bisschen faszinierend damals. Das ist schwer zu sagen. Ein Studienrat aus unserer Schule war in Berchtesgaden gewesen und auf dem Obersalzberg. Da wurde der Führer geknipst, jeweils mit einem Jungen. Die zeichnen das dann rum, ich mit dem Führer. Die typische autoritäre deutsche Familie brütete die faschistische Mentalität millionenfach aus. Sie strukturierte die Kinder im Sinne des absoluten autoritären Gehorsams, den Hitler so glänzend auszubeuten verstand. Dass er blaue Augen hatte, das wusste ich ja schon vorher. Also, ich stand auf dem Bürgersteig und er fuhr in der gar nicht sehr breiten Straße dadurch. Aber eigentlich dieses Tamtam vorher, also das war eigentlich mehr als die Begegnung selbst. Ich war ziemlich enttäuscht, weil ich nicht so viel empfand, wissen Sie. Aber ich habe das damals auf mich geschoben. Ich habe geglaubt, dass mir also der richtige Rausch abginge. Ich weiß bloß von einer Frau, die hat Hitler mal der Hand gegeben. Da hat sie sich ein paar Tage lang der Hand nicht gewaschen. Es war alles geflaggt, Blumen gelandet und so weiter. Offiziell war alles geschehen, aber es passierte eben nichts. Für mich war eben verblüffend die geringe Teilnahme, nicht? Es stand kaum jemand am Straßenrand. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Das Heilrufen erstarb wegen der Dünne und wegen des Genierens. Die Leute gingen zum Teil einfach weiter, einkaufen oder was. Meine Mutter sagte hinterher, mir ist ganz unwohl bei der Sache. Wenn der Kerl so weitermacht, gibt's Krieg. Wir haben ihn begrüßt ja und waren jede Menge begeistert. Ich weiß nicht mehr, wir waren so gerührt. Da war Goebbels mit seiner Familie. Wir haben uns 3 Tage kaum die Hand zu waschen getraut, vor lauter Rührung. Eines Tages nur weil er sie geschüttelt hat. Und dann hat er unsere spärliche Lagerkasse noch aufgefüllt mit einem 50-Mark-Schein. Da kam das ganze Gefolge von uniformierten Leuten und Hitler alle auf diese Anlegebrücke und wir sahen ihn so von unten. Huldvolle Blicke und nach beiden Seiten gegrüßt. Da waren lauter hohe SA-Führer oder Parteileute und so miese Frauen dabei. So miese Frauen habe ich noch nie gesehen. Sie wollten wohl einen Abstecher in See machen und da sollte Hitler wohl mit. Und er wollte nicht und wurde wütend und hat den Brotkorb, in den sie belegte Brote drin hatten, so weggeschleudert. Wütend. Und die Frauen sollten auch weg. Familie Schröder, die waren ja ganz groß. Den Strandkorb mit Fähnchen geschmückt und so weiter. Wir fanden das gewöhnlich. Im Zustand ihrer Hörigkeit erniedrigen sich Massen vor Führerfiguren, um neues Selbstgefühl zu erlangen. Da war ich noch ein ganz blöder Jung. Warnemünde. Und da kam ein Flugzeug an, eine U-52 oder W-34. Und da sagte mein Vater, guck mal da oben, das muss Hitlers Flugzeug sein. Und er hatte es kaum ausgesprochen, da kam eine Wagenkolonne durch die Straße. Und mein Vater sagte, siehst du, da kommt sie. Und unten im Haus wohnten Nazis, die nannte mein Vater die Heisters, weil sie immer so jubelten. Die waren immer so begeistert. Und das waren wohl die einzigen, die von den Sturmwarnemündern an der Straße standen. Und die schrien, Heil, Heil. Da das Öxon heißt, da sagte mein Vater. Oder da kommt er mit sie in kackbrune Uniform und bitte am Moors in Leder. So eine Gewitterböchsen. 1938 Parade der Leibstandarte. In 12er-Reihen. Da konnte man eine Messlatte ranlegen. Wie die Beine schmissen. Und dann so schwarz. Und alles 2 Meter Männer. Wie so Affen. Adolf stand auf der Tribüne und hat gegrüßt. Die Todgeweihten kamen vorbeimarschiert. Ave Caesar, morituri te salutant. Dann in Nürnberg, da waren wir als HJ hingeschickt worden. Und die niedersächsische Jugend hat nicht geschrien. Atemberaubend still. Schreien, das lag nicht in unserer Natur. Davon wäre furchtbar angepfiffen, wir hätten Heil zu schreien, hieß es. Es hieß immer, Hitler kommt, und wir sind die Straßen auf und ab promeniert. Und da ist doch ein Auto mit Leuten vorbeigefahren, die hatten weiße Fliegerkappen auf. Da kann sein, dass sie das gewesen sind. Zu erkennen haben sie sich jedenfalls nicht gegeben. Die Leute hatten doch Angst damals. Also, man hat ja selbst Angst, in so ein Konzentrationslager gesperrt zu werden, wenn man irgendetwas über Hitler sagte. Jeder gute Nachbar könnte jetzt auf einmal ein guter Feind werden, also. Wir waren ja auch viele davon überzeugt, dass alles, was der macht, das stimmt, das ist richtig. Vor dem Krieg macht er ja einen ganz netten Eindruck. Im Krieg merkte man ihm die Belastung an. Es war sehr stark zu spüren. Ach, der Hitler war gewöhnlich. Aber das Mitreißende hatte er. Ich merkte, wie das knisterte. Das machte eine große Suggestivwirkung. Umsonst hätte er nicht einen solchen Zulauf gehabt. Wir haben immer bloß Dutsche Dutsche geschrien. Adolf war im zweiten Wagen, der Dutsche kam zuerst. Ich kann mich nur an das Dutsche Dutsche erinnern. Adolf, das rutschte nachher so vorbei. Ein faszinierender Mann, mitreißend. Überzeugend dämonisch. Ich habe nur durch den Sucher meiner Kamera gesehen. Das Bild hatte ich noch lange, bis meine Mutter es weggeschmissen hat. Die Lücke ist heute noch da. Die Abwehr kollektiv zu verantwortender Schuld, sei es die Schuld der Handlung oder die Schuld der Duldung, hat ihre Spuren im Charakter hinterlassen. 1926 hat er in Rostock im Sportpalast gesprochen. So ein schmächtiges Bürschlein. Zog seinen Ledermantel aus und hat gesprochen. Ich kann Ihnen sagen, 3 Stunden frei. Faszinierend. Sein ganzes Buch, wie er dazu kam und vom Krieg und das Völkische. Wir waren ja alle darauf eingeschworen. Schwarz-Weiß-Rot. Wir waren ja alle jung und begeistert. Und er sprach natürlich so, dass es junge Leute begeistern musste. Schließlich stand so einer von der SPD auf und meldete sich zur Diskussion. Der hat dann ja was zusammengestottert. Wir haben ja bloß gelacht. Und ein paar Kommunisten rissen auch das Maul auf. Die hat er vielleicht fertig gemacht. Er schlug sie mit ihren eigenen Waffen. Die gingen rückwärts zum Saal raus. Da sagten wir uns Donnerwetter. Vorher wurde durchgegeben, wer nicht aufsteht, der wird von der SA... Ich weiß noch genau, in seiner Rede war ein wirkungsvoller Satz drin. Es ging um eine Regierungsbildung von Papen oder sowas. Da rief er, wenn er in diese Regierung eintrete, dann nicht als Wagen, sondern als Lokomotive. Dieser Satz ist immerhin haften geblieben. Man darf die Problematik nicht erst in der Katastrophe, sondern muss sie in den Tagen des ungetrübten Einverständnisses zwischen Volk und Diktator beginnen lassen. Fast alle Jungen damals waren emotional begeistert und unter dieser Voraussetzung habe auch ich Hitler gesehen. Ich war jedes Mal unwahrscheinlich beeindruckt, wobei ich nicht weiß, was war Aufbau, was war eigener Eindruck. Public Relations, würde man heute sagen. Ich war in Danzig in der Vorpostenbuchhandlung. Das war eine Nazi-Firma. Um uns herum waren lauter Österreicher und die waren ja nervig. Der Führer kommt, hieß es. Ein großes Führerbild wurde ins Fenster die gestellt. Ja gar nicht wieder Blumen zu brüllen. Die waren ja viel schlimmer als wir. Und die Chefin, die war ganz aufgeregt. Menschen über Menschen und Jubel über Jubel. Ja, wie haben wir damals geschrien? Wir waren ja völlig aus dem Häuschen. Ohne Warten geht das ja nicht. Erst mal 3 Stunden, bis wir auf dem Bahnhof raufkamen. Dann hatten wir Glück und standen noch tatsächlich auf dem Bahnsteig, auf dem er ankam. Aber hat ja nicht geguckt. Hat sich von irgendeinem Eisenbahndirektor berichten lassen. Wir, heil! Aber hat ja nicht geguckt. Ich weiß auch noch, die sogenannten Mussolini-Hocker. Das waren ganz einfache Klapphocker. Die wurden mitgenommen, damit die Leute nicht so lange stehen mussten. Jeder kam ja möglichst früh, um etwas sehen zu können. Und dann hat er einen sogenannten Mussolini-Hocker bei sich. Nachher sind wir dann in den Bunker gegangen. Als Jungmädel haben wir geschrien, lieber Führer, sei so nett, komm doch mal ans Fensterbrett. Wir haben uns gefreut, wenn wir ihn sahen. Höhepunkt war, wenn er auf den Balkon kam. Hauptsache, wir sahen ihn. Er hat im Auto gestanden? Und dann immer den Arm so eingeknickt. Möglichst wollte man in der ersten Reihe stehen und das konnten ja nun nicht alle. Muss eine ganz schöne Strapaze gewesen sein für den Mann. Und auf einmal hieß es, der Führer kommt und dann drängten sie alle nach vorne, damit sie ihn auch sehen konnten. Wir hatten natürlich immer Blumen mit. Einmal mussten wir Spalier stehen, von morgens früh, den ganzen Tag. Wir durften nicht mal weggehen, um uns was zu kaufen. Eine unendliche Menschenmenge. Mächtig viel Menschenmassen und mit Leitern und mit Schemeln und mit ich weiß nicht was. Da hatten ja manche schon ich weiß nicht wie viele Stunden vorher gestanden. Enorm lange gewartet. Wir sollten Spalier bilden und durften die Kletterwesten nicht anziehen, damit es recht schön aussieht in unseren weißen Blusen. Gegen Nachmittag kam er dann endlich an. Es war ein Moment, wo er vorbeirauschte und dann war Schluss. Aus Jux hatten wir schon immer vorher geschrien, wenn ein Radfahrer oder sowas kam. Und das setzte sich dann sofort. Alles schrie Heil. Und dann kam bloß so ein kleiner Radfahrer an. Und dieser große Wagen, dieser Mercedes, ich weiß ja nur nicht, was das für ein Wagen und war. Und schon war die Begeisterung und das los. War für uns ein wurde Gefühl ja alles der Seligkeit. Daraufhin. Das war ja vorprogrammiert, würde ich Hitler heute sagen. Hitler wirkte ungemein suggestiv. Im Gegensatz zu Göring, der wirkte wie ein Operettengeneral. Wie eine Theatervorstellung mit Dekoration und so weiter. Der hatte ja sogar einen Bühnenbildner, der ihm das entwarf. Einmal haben wir uns reingeschmuggelt auf einer Wendeltreppe. Hallo, runterkommen, hieß es plötzlich. Wir wollen gucken, wir wollen den Führer sehen. Nein, das durften wir nicht. Dann kriegten wir einen schönen Platz im Hof und da ging er dann durch, strahlte natürlich. Das war der 19. September, da gibt's eine Sondermarke. Die U-Bahn, die ging dort darüber über die Straße, ne? Und, ich denke, da kannst du ihn sehr gut sehen. Was war denn, drunter musst du? Nein, es war schon erhebend. Wenn dies brausende Hitlergeschrei sich so fortsetzte von Straße zu Straße, wenn zuerst die weißen Motorräder kamen und dann sein Wagen, in dem er aufrecht stand. Aber das war wohl mehr Massenpsychose. Man hatte ja den ganzen Tag drauf gewartet. Ich hab geheult, als ich dann zu Hause war. Meine Mutter sagte, Kind, was hast du? Damals war die Welt noch in Ordnung, auch morgens um 7. Wenn er so viele Menschen tötet, dann muss er auch irgendetwas mit irgendeinigen Sachen, muss er die Leute auch befriedigen, dass sie ihm auch sagt, also der Mann versteht was davon. Wenn er das macht, dann wird es wohl richtig sein. Soweit die guten Bürger kollektiv in eine Führernatur ihren eigenen verquälten Triebhunger projizieren, sind sie auch bereit, einem solchen Manne moralische Privilegien einzuräumen. Mein Mann und ich sind extra nach Essen gefahren. Morgens um 4:30 haben wir schon an der Straße gestanden, um nur ja an der Bordsteinkante zu stehen, dass einem ja nichts entging. Die Zeit ist einem ja nicht lang geworden vor lauter Erwartung. Spät kamen wir dann. Er war freundlich. Die Kolonne fuhr im Schritt. Und Mütter mit ihren Kindern liefen vor, die streichelte er oder nahm ihre Händchen. Und Blumen, alles voll. Und denn die Massentrauung in der Michaeliskirche. Absicherung gab's ja nicht. War ja von Krieg keine Rede und er hatte bis dahin ja nur Gutes geschaffen fürs Volk. Die Menschen waren begeistert, dass nicht einer war, ob groß oder Kleinkind oder Erwachsener, der nicht geschrien hätte. Das zog einen direkt magisch an. Die Sache hatte etwas Faszinierendes an sich. Weil alle Augen sich auf einen Mann richteten, der schlicht und überzeugend dastand, ohne Hast, geradezu beruhigend. Dies braune Haar... Er war von einer unerhörten Ausstrahlungskraft. Die Raffinesse war, dass Hitler schlicht und ergreifend auftrat. Von Beginn der Nazi-Bewegung an war es dem kritischen Beobachter klar, dass sich hier im Allgemeinen ein Ausagieren eines ungewöhnlich ambivalenten Verhältnisses zur Vaterautorität anbahnte. Er hat uns ja schließlich heim ins Reich geholt, ne wahr? Wir haben damals in einem tschechischen Grenzdorf gewohnt. Da wurden schon die Bunker gebaut von den Tschechen. Und der Einmarsch in das Sudetenland, also Sie, das war dann wie eine Erlösung. Die Sudetenkrise war mir dann ganz unheimlich. Schreckliche Angst hatte ich da. Auch meine Klassenkameradin. Damals wir liefen durch den Oldenburger Park und sagten, um Himmels Willen soll das jetzt Krieg geben? Vital. Und er kam ja auch als Befreier ins Sudetenland. Meiner Meinung nach ist er später erst krank geworden. Dies übliche Handaufheben, großer Jubel, ist ausverständlich. Die ganze Straße hört man, wie es lang ging. Heil, heil, heil. Und in dem großen Mercedes, in dem neuen, da saß er. Er hatte damals den Schäferpass besucht und die Bunker. Und das hat er besichtigt. Und er hat gegessen, hat er bei der Truppe. Die ganze Landstraße, soweit man sehen konnte, da standen die Leute und er fuhr ziemlich schnell da durch. Diese Jubelwelle. Wir hatten kein Brot mit und kein gar nichts. Nee. Nachmittags kam er dann, die Hand erhoben. Und die Begeisterung der Menschen, wie das näher kam. Und dann konnte man ihn fast gar nicht sehen. Der saust an uns vorbei wie aus Erz gegossen. Und dann in Salzburg, da kam ein Zug mit Wackgeschützen vorne und hinten. Der Luxuswaggon aus Glas und da saß Hitler dahinter und aß einen Apfel. Das war so klein. Tatsächlich knallblaue Augen. Ganz ernstes Gesicht und ganz blass. Und die Mütze, die saß tief im Gesicht. Die Kommunisten haben tüchtig mitgejubelt. Er war ja sehr volkstümlich. Daran gibt's keinen Zweifel. Aber ich habe den Eindruck... Ja, Nürnberg auf dem Parteitag, das weiß ich noch. Der Mann zu spät. Und sollte ich mich geirrt haben, dann wird mit mir das ganze Volk zugrunde gehen, das hat er gesagt. Das ging alles zu gut und das hat ihn eben verlockt. Wie Napoleon, was der für Reden gehalten hat, Soldaten, vier Jahrtausende, blicken auf euch herab. Der hat sich auch verlocken lassen. Er wollte mehr als eigentlich als Ludwig der 14. Der wollte über die ganze Welt herrschen. Also, der wollte nicht nur über das Deutsche Reich, er wollte das Deutsche Reich so vergrößern, dass man eigentlich ihn als Kaiser der ganzen Welt ansah. Die heutige Jugend kann das nicht begreifen. Besetzung des Rheinlandes, das erste Mal, dass Deutschland sich kraftvoll zeigte. Heute frage ich natürlich, wie war das möglich? Ich neige etwas dazu, emotional zu empfinden, auch heute noch. Damals war ich 100%, das waren fast alle. Mitgerissen ja auch durch den äußeren Erfolg, den es damals zunächst noch gab. Vorher das Durcheinander in der Systemzeit und dann dieser Mann, der Ordnung schafft, auf einen Schlag. Einweihung VW-Werk zum Beispiel. Ich war ja Unterbahnführer. Was glauben Sie denn, da hat er mir imponiert, weil er die soziale Masche drehte. Dieser Wagen kostet 900 Mark und jeder wird ihn fahren können. Ich habe mir ausgerechnet, da kannst du dir ja dann und dann das Dings da kaufen. Da standen die ersten Wagen. Und gleichzeitig denkt die Staatsführung daran, die Autobahnen zu bauen und die Arbeitslosen zu beseitigen. Wenn er jetzt die Autobahn baut, kann er ruhig die Juden töten. Das macht er jetzt nicht aus. Sie haben ja eine neue Autobahn. Und er kann mit ihm machen, was er will. Also so sahen die Leute das bestimmt an. Das war schon was. Ein Menschenleben ist ja schon mehr wert als ein Jahr zur Autobahn. Im Olympiastadion zum Beispiel, das war ja die Begegnung, die Hunderttausende hatten. Wenn er da in seine Loge trat und so grüßte, unwahrscheinliche Begeisterung. Er war ja auch Vegetarier. Und Nichtraucher. Kuchen hat er gern gegessen. Und Bonbons. 1936, da war er doch vollkommen gesellschaftsfähig bei der Olympiade. Da war er ja sogar Königin gleichgestellt. Alle haben bei ihm gekrochen, sogar der englische König mit seiner Frau. Und von uns sagen sie, wir hätten es damals schon wissen müssen. Die Leute waren fasziniert. Das war wie eine Art Hypnose oder Psychose oder kein eigenständiges Urteil mehr möglich. Das glaubt ja heute kein Mensch mehr. Oder beim Sängertreffen zum Beispiel in Breslau. Da stand ich in seiner Nähe auf dem Schlossplatz und die Sänger marschierten an ihm vorbei. Und da hat mich die Begeisterung mitgerissen. Und zwar, als die Sudetendeutschen die Sperre durchbrachen und auf die Tribüne zuliefen und unter Tränen riefen, wir wollen heim ins Reich. Nachträglich kommt mir so vor, als ob das manipuliert war, dass die da die Reihen durchbrachen. Wie eine Erlöserfigur stand der da oben. Das hat mich mitgerissen. Die Leute fielen sie in die Arme, es wurde viel geweint. Reaktionäre Denkinhalte plus revolutionäre Erregung ergeben faschistisches Fühlen. Wenn der Mann einen anschaute, also das ging einem durch Mark und Bein. Durch die Propaganda wurde ja alles angesprochen, Aue, Ohr und so weiter. Und er hat ja auch was geleistet. In der Weimarer Zeit hat er immerhin die größte Partei auf die Beine gebracht. Das muss man doch alles in seiner Zeit sehen. Für uns bedeutete Deutschland noch etwas. Da lief ihm heiler Schauer über den Rücken. Kann sich heute ein junger Mensch ja nicht mehr vorstellen. Unter den Linden, da war so ein Café, da wo so ein Lampengeschäft in der Nähe ist. Und wir saßen in dem Café. Und ich musste aufs Klo und auf dem Klo habe ich das Fenster so ein bisschen aufgemacht, dass ich da beim Sitzen rausgucken konnte. Und wie ich da so beim Sitzen rausgucke, auf einmal fährt der Hitler da draußen vorbei, steht auf dem Auto und guckt direkt in das Klo rein und sieht mich da sitzen. Mensch, ich habe vielleicht das Fenster zugemacht. Wir waren ja auch schwarz-weiß-rot. Ich kann mir vorstellen, was in so einer alten Jungfer vorgegangen ist, wenn sie einen Kaiser sprechen hörte. So ist es auch mit Hitler gewesen. Er mag gewesen sein, wie er will. Nachher ist er ja dann größenwahnsinnig geworden, als er immer mehr Erfolg hatte. Er war ja angriffslustig, muss man sagen. Heute könnte schon mal wieder so ein Hitler kommen. Man traut sich ja gar nicht mehr auf die Straße. Faschismus führt Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Erniedrigung gegen andere Menschen und eben alles, was in Hitlers Zeit passiert ist. Das Faschismus. Wir wollen ja versuchen, den Faschismus abzuschaffen. Tja, und dann auf dem Bückeberg. Also die Frauen, Die sanken nieder mit einem Ächzer wie so ein nasser Lappen. Er ging an der Spitze der ganzen Leute. Wie so eine Prozession stiegen sie auf den Bückeberg. Dann hielt er eine Rede und dann stieg er in ein vorbereitetes Flugzeug und flog ab. Als ob er so in die Wolken entweicht, wie ein Prophet. Die Frauen, die haben geheult vor Freude. Und ich hab ihm die Hand geschüttelt. Aber der Händedruck, der war mir nicht kräftig genug. Vom großen Führer hätte ich einen festeren Händedruck erwartet. Auf mich wirkte er müde und abgespannt. Er guckte einen gar nicht an, eher kalt. Ich war eigentlich verwundert, dass er so klein war. Er lag unterm deutschen Durchschnitt. Im Krieg hat man ihn ja dann nicht mehr zu sehen bekommen. Einmal war er in Bremen zu einem Stapellauf. Und wir sind von Zeven aus zu Fuß nach Bremen marschiert und haben das Spalier gestanden. Die Bremer haben sich eigentlich wenig beteiligt. Wir haben mit dem Spaten präsentiert und er ist vorbeigefahren, aus. Er stand im Auto, wie man das so kennt, mit dem deutschen Gruß. Und wir haben präsentiert, mit den Blicken folgend. Da haben wir noch gesagt, das lohnt sich ja überhaupt nicht. 45 Kilometer marschiert, die ganze Nacht durch für Sonnenhusch. Wupp, und schon war er weg. Der Empfang in Bremen war ganz allgemein sehr kühl. Sie mögen ja woanders hingelaufen sein, zum Stabellauf vielleicht. Wir waren nicht enttäuscht, aber müde. Zurück mussten wir dann ja auch noch wieder marschieren. Bewunderung hatte ich für ihn. Was er wollte, war ja auch nicht schlecht. Er war ein faszinierender Mensch. Ich sah ihn als Begleitoffizier des Generals von Kluge im Hamburger Rathaus. Da stand ich hinter dem General, so auf Lücke, und sah, wie der Führer jedem Einzelnen die Hand gab. Das war beeindruckend. Er hatte große, tiefblaue, ganz dunkelblaue Augen. Solche Augen muss auch Friedrich der Große gehabt haben. Mit seinen dunkelblauen Augen guckte er die Leute dann ganz durchdringend an. Und die waren wie hypnotisiert. Wie der Frosch vor der Schlange, um diesen hässlichen Vergleich mal zu gebrauchen. Er hatte auch eine solche Überzeugungskraft. Jahre vorher habe ich ihn mal im Exporteurverband gesehen. Da hielt er eine große Rede. Dass er da noch normal war, möchte ich eigentlich nicht annehmen. Vorher diskutierten die Kaufleute alle, Gott, was will dieser Mensch eigentlich? Aber als er dann sprach, war das so überzeugend. Er wusste sie so zu packen, dass es totenstill war. Und hinterher gingen sie alle auseinander, der hat wirklich recht. So ist es. Zwar hatten alle Schichten und vornehmlich die Führenden, die Industriellen, die Richter, die Universitätslehrer entschiedene und begeisterte Unterstützung gewährt. Mit dem Scheitern sahen sie sich jedoch wie selbstverständlich von der persönlichen Verantwortung entbunden. Ich halte Hitler für einen Mann, der bis 1937 noch vollkommen normal war. Dann kriegt er den Größenwahn, der sich dann zu einem regelrechten Irrsinn auswuchs. Trotzdem, man muss staunen, was der so auf die Beine gestellt hat. Er war ja auch ganz rücksichtslos gegen sich selbst. Sein Gehalt zum Beispiel kriegt er ja nie zu sehen. Das ging immer gleich an die NSV. Nicht geraucht, nicht getrunken. Er lebte ja nur von seinen Büchern. Er verlangte das Letzte von sich, ganz rücksichtslos. Immer einen Topf gegessen. Und dann hatte er Untergebene, die waren rücksichtslos gegen andere. Und das war der Fehler. Ja, wäre schon recht gewesen. Hätte bloß den Krieg nicht anfangen dürfen. Und wenn man das so nimmt, er hat ja das Beste gewollt. Er war in seiner Weise ein gläubiger Mensch. Hätte er den Krieg nicht angefangen, dann hätte er ganz anders dagestanden. Deutschland war doch mal bloß so klein wie ein Knopf. Wenn er meinetwegen gesagt hätte zu den Juden, also schön, ihr dürft keine Beamten werden und die Berufe nicht ergreifen, dann hätte ihm niemand einen Vorwurf machen können. Aber er wollte das Ganze. Er wollte den ganzen Menschen immer. Das war sein Fehler. Angenommen, dieser Führer hätte sich mit kleineren Annexionen begnügt und auch in seiner Judenverfolgung gemäßigt, bis zu jener Grenze der Infamie, zu der beträchtliche Gruppen in den übrigen christlichen Staaten ihm mit stillschweigender Billigung zu folgen bereit gewesen wären, das Ende des tausendjährigen Reiches wäre wohl noch heute nicht abzusehen. Dann war ich Ordnungsoffizier im Stab und habe viele Führergespräche mitgehört. Nachts Anruf, bitte Oberbefehlshaber wecken, Führergespräch. Und da musste man mithören. Und da habe ich ihn gehasst. Die Art, wie er mit Generalfeldmarschallen verkehrte. So, wie man einen Hund behandelt. Nur Sepp Dietrich hat sich gewehrt, als er Budapest verlor. Sie sollten die Armbinden ablegen. Sepp Dietrich hat ihm Kontra gegeben. Da kam ein Tobsuchtsanfall. Die Juden und die Kirche. Das hätte er nicht machen sollen. Ich habe ihn dann als kranken Mann erlebt, der nur noch mit Wutanfällen reagierte. Ich habe Generäle kennengelernt, die die ganze Nacht umhergingen, als sie die Befehle nicht ausführen mochten. Später sah ich ihn dann nochmal in der Wolfschanze. Ich sah ihn spazieren gehen. Sehr gebückt. Er war ein gebrochener Mann. Sein Leibarzt, wie hieß der doch noch, der hat ihm ja planmäßig Strychnin unter einer anderen Bezeichnung ins Essen gegeben. Wie alle fanatischen Menschen, wenn sie Widerstand finden, so wurde auch er hysterisch. Und dieser Hass entlud sich dann gegen die Juden, die dann auf so bestialische Weise umgebracht wurden. Leider, das hat er sich ja nie angeguckt. Dazu war er zu weich. Nein, das hätte er sich nicht ansehen können. Er guckte sich auch nie eine zerbombte Stadt an. Es hätte ihn in seiner Entschlusskraft beeinträchtigt. Was nützte das? Die Städte waren zerbombt. Er hätte sie auch nicht wieder aufbauen können. Wenn er gesagt hätte, mach dies oder das, dann hätte ich das. Das soll er ja überhaupt nicht mehr geschlagen. Eine einzige große Scheiße. Er hatte doch einen Vogel. Fehler werden immer gemacht, aber doch nicht solche. Ich kann nicht verstehen, dass wir dann nachher Verbrecher gewesen sein sollten, bloß weil wir damals in der Partei waren. Einzelne ja auch gar nicht. Man hat ja viel erlebt in der Zeit. Aber was ich immer sage, bei jeder Hasenjagd kommen welche davon. Die Stärkeren warten, bis die Schwächeren was aufgebaut haben, dann nehmen sie es eben ab. Hitler? Nein, wissen Sie, ich bin Kunstmaler, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Gleich nach dem Krieg habe ich ein Triptychon gemalt und dann war die Sache für mich erledigt. Hinter dem scheinbaren Individualismus der bürgerlichen Gesellschaft verbirgt sich der Totalitarismus des Kapitals, des Marktes, des Geldes und des Staates. Sie hörten »Haben Sie Hitler gesehen?« von Walter Kempowski. Zitattexte von Leo Baumanns und Heinz Grossmann, Urs Jeggi, Alexander und Margarete Mitscherlich, Arno Plack und Wilhelm Reich. Sprecher Rudolf-Jürgen Bartsch, Gerhard Becker, Günther Böhnert, Ursula Burg, Bernie Clermont, Heinz von Kleve, Kurt Faber, Heinrich Fendel, Irmgard Fürst, Hans-Karl Friedrich, Oswald Fuchs, Adolf Furler, Ernst Grabbe, Manfred Heidmann, Magda Hennings, Werner Hessenland, Mira Hinterkausen, Walter Jukisch, Gisela Keiner, Peter-René Körner, Karl-Heinz Kreienbaum, Fred Kretzer, Günter Lamprecht, Kurt Lieck, Ulrich Matschos, Josef Meinerzagen, Alwin Joachim Meyer, Carla Neitzel, Robert Neugebauer, Robert Ulbrück, Hans Petsch, Maria Walewska-Pavletta, Ruth Pera, Nita Rautschus, Marlene Rippan, Edward Rothe, Werner Runzhagen, Heinz Schacht, Josephine Schult-Prasser, Walter Stickan, Hans-Peter Thielen, Christa Wehling. Ferner Schüler und Schülerinnen der Klasse 8c der Hauptschule Rendsburger Platz in Köln-Mülheim. Technik Ludwig Kollerick und Ursula Hinz. Regieassistenz Michael Braun. Musik Werner Handjes. Regie Hans-Gerd Krugmann.